Natürlich hatte ich schon als Kind unsichtbar sein wollen. Durchsichtig und unbegreiflich. Als ich es schließlich war, Jahre später, hatte es nichts von der Faszination eingebüßt. Mag sein, ich war naiv. Mancher hätte er mich sehen können, vielleicht sogar immer noch für ein Kind gehalten. Obwohl manches an mir anders war, als an einem normalen Kind. Ich hatte Zähne bekommen. Ganz und gar unkindliche Zähne. Und machte meinen roten Besuch regelmäßig. Ich hatte Narben und verlor Haar, aber das blieb selbst mir lange verborgen. Ich betrachtete mich nicht selbst, nicht oft jedenfalls, und mit der Zeit wusste ich kaum, wie ich selbst aussah. Weil Spiegel mit unsichtbaren Spielchen treiben und ziemlich unzuverlässig sind. Denn sie selbst sind Unsichtbare. Warum sie auch nur andere denn sich selbst zeigen. Aber zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Stunde, in einem bestimmten Licht, wenn man ganz allein ist und Halbmond scheint, kann ein Unsichtbarer sich im Spiegel sehen. Und mehr als oft ließ ich solche Gelegenheiten fahren und entdeckte spät erst meine Narben und die Flecken, die früher Haarbüsche bedeckt hatten. Damals dachte ich, dass jedes Mal einem anderen etwas Schlechtes wünschen mich Haare kostete oder mir eine Narbe gab. Ganz ab von diesem Glauben bin ich bis heute nicht. Wo meine Augen halb geschlossen von Narben und offenen Geschwüren und Wunden zugedrückt, nur noch die halbe Welt sehen können. Und ich kahl bin, ganz und gar überall. Als Kind hatte ich mir gewünscht, jedem, der mich auslacht, eine eisige Hand an sein Herz zu schicken, dass ihm das Lachen ganz und gar vergeht. Und als ich es schließlich konnte, gab es mir Seelenruhe zu sehen, wie das Lachen in Gesichtern einem Grauen wich, einem ungläubigen Staunen. Dass sowas überhaupt passieren konnte und ich bekam ein Flimmern vor die Augen, als sähe ich Geister, die in der Luft wie Spermien tanzten, hin und her flitzten, scheinbar ganz ziellos. Und das erschien mir wie ein freundliches Zeichen. Als wäre das gerade das, was mir anzeigt, dass ich alles richtig mache. Dass man es manchmal zeigen müsse, sie nicht quälen, aber daran erinnern, dass es Regeln gibt. Regeln. Mit dieser Erinnerungsarbeit brachte ich manche ins Grab. Unsichtbar und bewaffnet wie ich war, kam ich in die Zimmer, kam ich in die Kinderzimmer, in die Wohnzimmer der Eltern, die ihre Kinder breitbeinig in die Kammer halten. Ich sah die Kinderzimmergefängniszellen, ich sah die Kinder, ich sah die Schatten, die über sie kamen. Ich sah die Kinder, die tagelang nackt waren, und ich streckte meine kalte Hand nach den Herzen der Eltern aus. Und manche der Misshandelten machte ich zu misshandelten Waisen. Es gibt Regeln. Es gibt Regelblutungen. Es gibt Menschen, die berührt werden. Es gibt Menschen, die im Herzen berührt wurden. Es gibt Menschen, die zwischen den Beinen berührt wurden, viel zu früh. Es gibt Menschen, die sich darum nicht mehr berühren lassen können. Und es gibt Menschen, die man dafür bestrafen muss. Und meine kalten Hände sind da schneller als jede Justiz. Schaden, eure Hingebung. Ich bin eure Seuche und Heimsuchung. Ich bin ein Engel, wenn ihr mich so nennen wollt. Ich komme niemals in Frieden. Meine Predigt ist ein Gewitter. Mein Körper eine Ödnis und verwelkt. Meine Ruhe ist ein Sturm. Und meine Treue ein Fluch. Ich räche nicht. Ich richte nicht. Ich richte hin. Ich richte mich auf, ich erhebe mich, ich höre und erhöre mich, ich erhöhe mich, ich lasse Spuren zurück. Ich hörte vor langem auf zu vergeben, nenn mich Engel und ich will's gut sein lassen. Ich habe nie gesagt, dass es mir nichts ausmacht. Das nun habe ich gerade nicht gesagt, auch gedacht habe ich das nicht. Es macht mir etwas aus und ich gebe meine Kälte nicht achtlos in die Herzen. Eigene Ungerechtigkeit würde meinen Bauch blähen mehr und mehr, bis er platzt und ich nicht mehr bin. Aber ich bin noch und schlank bin ich, mit vielleicht etwas zu großen Brüsten, die weich sind und ein wenig überflüssig. Meine Milch ist ausgestoßener Samen und ich dünge Felder, auf denen unsichtbare Engel wachsen. Manchmal zusammen mit Mohnblumen, manchmal mitten im Korn, manchmal zwischen dem Mais. Wenn mich einmal eine ordinäre Welle überströmt hat, pflanze ich vielleicht Engel in Balkonkästen. Und ließ Menschen mit dem Irrglauben, sie könnten Gespenster sehen, direkt vor ihrem Fenster, weil bei Windstille ihre Balkonpflanzen tanzen, bewegt von meinen Kindern. Geisterstunden zwischen 12 und 12. Stille macht alles eindeutig. Wer würde nicht mit Gewissheit behaupten, auch Engel seien Gespenster? Euer Gesang ist böse Kindermusik. Ihr greift mit kalten Händen nach den Herzen der Menschen, das bringt euch keiner bei, das ist euer Instinkt, so wie es meiner ist, geworden ist. Als ich zu dem wurde, der ich bin. Als wäre ich aus Sand gemacht, hinterlasse ich manchmal Spuren. Als wären meine offenen Wunden oder aufgekratzten Narben kleine Quellen, hinterlasse ich manchmal Spuren. Als wäre meine Route durch die Zimmer der normalen Täter vorherbedacht, hinterlasse ich Spuren in Form von Hingerichteten. Kinder, hört mich, ruft mich. Kind, ich bedränge dich als die Stimme in deinem Bauch, als Finger in deinem Mund, als dein Hirngebrüll, als dein Wehklagen. Ich wecke deine Gespenster vor. Ich wecke deinen Lebensgeist, indem ich dich befreie von den Händen deiner Eltern, ihren lüsternen Augen. Ich komme mit dir aufs Klo, wenn du dich übergibst. Ich bin deine Entscheidung, autistisch zu werden oder nicht. Hospitalisierend dazusitzen oder nicht. Deinem Körper je wieder zu vertrauen oder nicht. Deine Eltern selbst zu töten oder nicht, dich in ihrem Blut noch einmal reinzuwaschen oder nicht, sie in Brand zu stecken oder nicht, zur Hure zu werden oder nicht, abhängig zu werden von der leiblichen Liebe oder nicht. Ich spucke dir das Programm in deinem Kopf, nachdem du dein restliches Leben funktionieren wirst. Wirst du unsichtbar wie ich, ein Engel, wenn du so willst, wie ich. Und ich will, dass du mich liebst. Das Glück kaum nennen kannst, von mir gestreift zu sein, von der Misshandlung befreit und gerecht, von weiterer Entmenschlichung verschont, in die Lage versetzt, aufzusteigen. Aufzusteigen. Als Kind schon wichtig und mehr als wichtig, so über die Maßen wichtig. Kind, fühl deinen Bauch, fühle mich darin. Atme nur noch durch den Mund, bis deine Zunge an den Rändern trocknet, dann küss dich selbst, wohin du willst, wohin du willst. Du bist mein und dein zugleich, bis zur Abnabelung, bis zur neuen Feuchtigkeit, zur ersten Narbe. Thank you. ich nicht haben. Wir sind zu atmen.